Frauen verbittert, sie lachen gequält, sie tauben wie angezählt. Schau dich nur um, sie sind traurig und stumpf, ausgehöhlt von dieser Zeit. Sie suchen nach Liebe und finden nur Leid. Ersaufen in Lustlosigkeit. Jung wie sie sind, will ich heute nicht mehr sein. Sie sind jung und doch toten Gebein. Vor euch versagt, wer zu Recht von euch an.